Kapitel 8 Als Küchenhilfe. Im Sommer ist das Leben nicht so schwer. Da findet Eulenspiegel leicht etwas zu essen und kann sich einfach ins Gras legen, wo es ihm gefällt. Wie er da eines Tages so liegt und an alte Geschichten denkt, kommt ein Kaufmann auf dem Weg in seinen Garten vorbei. Wer bist du denn? Möchte der wissen. Eine Küchenhilfe, ohne Arbeit, antwortet Eulenspiegel. Na, wenn das so ist, kannst du mitkommen, antwortet der Kaufmann. Ich wohne in Hildesheim. Meine Frau steht den ganzen Tag in der Küche und kann eine Hilfe gebrauchen. Und morgen ist Sonntag, da kommen viele Gäste. Wir geben ein großes Essen. Sie gehen zusammen in den Garten des Kaufmanns und holen Rosmarin für den Sonntagsbraten. Wie heißt du eigentlich? Will der Kaufmann von Eulenspiegel wissen. Bartholomäus, Herr. Das ist mir zu kompliziert. Ich nenne dich Doll. Wie ihr wünscht, Herr. Was ist denn das für einer? Fragt die Frau des Kaufmanns, als sie Eulenspiegel sieht. In der Küche kann ich ihn nicht brauchen. Dem muss ich doch immer erst alles lang und breit erklären. Da mache ich lieber alles selbst, sagt die Hausfrau. Mach dir keine Gedanken, ich erkläre ihm alles, was er wissen muss. Doll, ruft der Eulenspiegel zu sich. Das bin ich, Herr. Ja, das wird ein großes Essen morgen. Der Stadtschreiber kommt und andere wichtige Leute. Also, nun hör gut zu. Du stehst morgen früh auf und kochst das Fleisch vor, dieses hier. Der Braten aber, wie du sicher weißt, darf nicht zu heiß werden, sonst wird er trocken und hart. Am nächsten Morgen steht Eulenspiegel früh auf, stellt den Topf mit dem Fleisch aufs Feuer und bringt den Braten in den Keller. Dort legt er ihn zwischen zwei kühle Bierfässer. Als mittags die Gäste schon am Tisch sitzen, fragt der Kaufmann Eulenspiegel, wo der Braten ist. Im Keller. Da liegt er kühl. Wie? Der Braten ist nicht gar? Aber Herr, ihr habt gesagt, er soll nicht zu heiß werden. Da habe ich gedacht... Die Gäste lachen. Einen Spaßmacher hast du jetzt auch, fragen sie den Kaufmann. Wie heißt er denn? Doll. Wieder lachen alle. Der Kaufmann lacht nicht. Spaßmacher, ja, sehr lustig. Ich hab es dir ja gesagt. Die Frau des Kaufmanns ist böse. In meine Küche kommt der nicht mehr. Da hast du recht. Aber morgen muss ich mit dem Pfarrer nach Goslar. Da kann Doll den Wagen fertig machen und uns fahren, sagt der Kaufmann und ruft, Doll! Das bin ich, Herr. Ich brauche morgen den Wagen. Geh schon einmal alles ölen. Morgen kannst du uns dann fahren, den Pfarrer von Goslar und mich. Wird gemacht, Herr. Der Kaufmann und der Pfarrer sitzen noch nicht lange im Wagen, da sieht der Pfarrer auf seine Hände und sagt, Seht nur, ich habe mich schmutzig gemacht. Die Hände sind schwarz. Die beiden stehen auf, Hosen, Jacken, Taschen. Alles ist schmutzig. Doll, ruft der Kaufmann, was hast du mit dem Wagen gemacht? Alles eingeölt, Herr, antwortet Eulenspiegel. Alles? Du bist wohl verrückt geworden. An den Galgen mit dir. Wie ihr wünscht, Herr. Eine Stunde später bleibt der Wagen stehen. Der Pfarrer sieht aus dem Fenster. Da hängt ein Toter. Der Kaufmann ist außer sich. Doll! Das bin ich, Herr. Was soll das? Wo sind wir hier? Am Galgen, Herr. Ihr habt es doch... Nach Goslar, brüllt jetzt der Kaufmann. Am Abend sagt der Kaufmann zu Doll. Diese Nacht kannst du noch bleiben. Frühstücken lasse ich dich auch, aber dann räumst du das Haus und lässt dich hier nie wieder blicken. Wie ihr wünscht, Herr. Am Morgen geht der Kaufmann mit seiner Frau in die Kirche. Wenn ich zurückkomme, sagt er zu Eulenspiegel, will ich dich nicht mehr hier sehen. Du räumst das Haus. Ja, Herr. Eulenspiegel geht ins Haus und isst noch etwas. Dann trägt er den Küchentisch auf die Straße. Nach dem Küchentisch bringt er auch den Schrank, alle Stühle und Bänke, die Möbel aus allen anderen Zimmern hinaus. Die Nachbarn des Kaufmanns sehen ihm zu. Was tust du da? Fragt einer. Ich räume das Haus, antwortet Eulenspiegel. Aber warum denn? Das hat mir mein Herr gesagt. Da hört man schon von Weitem den Kaufmann brüllen. Was ist denn hier los? Die Leute lachen. Eulenspiegel nicht. Mein Herr, sagt er noch. Das Haus ist geräumt. Dann läuft er fort und lässt sich nie wieder in Hildesheim blicken.